Einheit 16. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Wörter und sprechen Sie nach. Die Bluse. Der Pullover. Die Jeans. Das Kostüm. Die Shorts. Das Halstuch. Der Frack. Der Bikini. Die Kappe. Die Sandalen. Das Top. Der Büstenhalter. Das Jackett. Die Boutique. Das Model.